Oh, jetzt bin ich live, sagt er. Ich weiß nicht genau, ob ich ein bisschen laut bin. Falls ja, einfach Bescheid sagen. Das ist heute mal ein Versuch. Ja, also wenn manches ein bisschen komisch nachher klingen sollte, kann das daran liegen, dass ich so eine Sekunde Versatz habe. Das heißt, da ja per Webtelefon eingewählt werden kann, höre ich mich selber auf dem Mikro, aber mit einer Sekunde Versatz. Und das macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Ich hoffe mal, dass überhaupt irgendjemand anruft. Als Erläuterung, unter den Kommentaren gibt es diesen Button Anrufen. Und über den kann man dann, ja, hier sich einwählen. Hallo Luis. Ja, was erzähle ich so lange, falls sich gar keiner meldet? Will ich hier auch nicht meine Lebensgeschichte erzählen? Vielleicht kurz die Technik. Hier hängt das Zoom am Line-In des Computers. Und deswegen kann ich auch nicht aufnehmen, weil ich ja dann den Anrufer, falls es dann einen geben wird, nicht haben würde. Ja. Bis jetzt ruft aber noch nicht allzu viele an. Ja. Aber es hilft nicht. Etwas hallig. Oh, ja, das ist schwierig. Das notiere ich mir mal. Das werde ich beim nächsten Mal prüfen, wo man das noch bearbeiten kann. Im Moment möchte ich jetzt nicht dran rumspielen hier. Was jetzt knittert, ist mein Zettel, auf dem ich das mal notiere. Der Hall würde mich doch nicht so stören, aber dieses sich selber eine Sekunde Versatz hören, das ist, macht es echt schwierig. Ja, ruft nicht alle auf Mal an. Normalerweise, wie gesagt, man drückt den Button Anrufen, gibt seine Telefonnummer ein und dann kann man die Telefonnummer unten rechts anrufen. Die Hamburg 414 314 102. Und dann sollte es bei mir läuten. Ja, dann würde ich abnehmen und dann gucken wir mal, ob wir was zu schnacken haben. Was mache ich denn so lange? Ich gucke mal, so ein paar Sachen habe ich mir rausgesucht. Die Telekom lassen wir mal außen vor, da habe ich schon genug auf Twitter gemeckert. Die war heute wieder erfolgreich und hat mich etwas Schaum vom Mund bekommen lassen. Ich glaube, Wetter lohnt sich auch nicht, da meckern wir auch alle genug. Oh, jetzt kommt gerade eine Mail rein. Ja, ich höre sie. Ja, vielleicht hätte ich das Handy ausschalten sollen, egal. Grüne Forum habe ich etwas geschaut und habe gesehen, Befestigungsmöglichkeiten für ein Montana. Außer die olle Handschlaufe, schreibt er. Ich weiß jetzt nicht, wo er es befestigen will. Was ich aber mal sagen kann, genial ist die Autohalterung mit Lautsprechern. Ich benutze das Ding mittlerweile auch als normales Navi im Auto. Das ist toll, irgendwo ranfahren, anhalten, ausklinken und weitergehen. Das ist so aus einem Guss. Hat eine Weile gedauert, bis ich das gekauft habe, weil ich es echt nicht billig finde. Ich glaube so 60 €. Aber doch hat sich irgendwie schon gelohnt. So, was haben wir noch? Automatischer Spoiler-Download ohne GSAK. Ja, mit den neuesten Updates für die Touch-Geräte bei Garmin kann man endlich die Bilder auch gut aufs Gerät bekommen. Relativ einfach. Da gibt es auch ein, zwei Programme für. Schaut mal ins grüne Forum, da sind die vorgestellt. Und funktioniert wirklich gut und lohnt sich allemal. Da braucht man nicht immer das Handy rausholen. Kann ich also nur empfehlen. Was haben wir noch? Da fragt einer, ob das Versteck erlaubt ist. Ist es erlaubt, ein kurzes Stück Abwasserrohr 40 mm Durchmesser, ca. 150 mm in den Boden zu stecken und einzugraben. Wobei das dann aber oben rausgucken soll. Ja, das ist ja kein Vergraben. Also das ist, man kommt ja ran, ohne graben zu müssen. Also meiner Meinung nach, frag nicht, mach, da meckert keiner. Solange das nicht verbuddelt, ist das Rohr, was soll's. So, was haben wir noch? Groundspeak besucht die Höhle des Löwen. Ach so, ja. Ach ja, Groundspeak auf der Jagd und Hund. Ja, wollte ich mal erwähnt haben, dass das so ist. Ob da wirklich was passiert ist, habe ich noch nicht gehört. Da haben aber schon die Wildschweinjäger aus Köln darüber berichtet. Da freue ich mich schon auf den Podcast morgen. Habe ich was zu hören auf dem Weg zur Arbeit. Ja, das sind so Sachen, die ich mir mal rausgesucht hatte. Ja, und der Rest sollte dann eigentlich mehr so eine Call-In-Folge werden. Scheinbar habe ich mich da geirrt. Das scheint doch nicht so der Reißer zu sein. Tja, was soll man machen? Luis, übrigens nochmal vielen Dank für das ganze Applaudieren. Ich wusste immer gar nicht, wofür das gut ist. Da kommt man hier auch in irgendeine Top-Irgendwas-Liste. Und wir haben es tatsächlich letztes Mal unter die Top 7 geschafft. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Ja, in letzter Zeit irre ich mich viel. Erst hatten wir schon gedacht, wir wollen irgendein Event uns mal mit anhängen und dann Live-Podcast oder irgendwas so Eventiges dazu machen. Haben bei zwei Events gefragt und feststellen müssen, dass das Interesse eher minus 10 war. Was ich auch gar nicht schlimm finde, um Gottes Willen. Weil ich hatte es echt nur völlig anders eingeschätzt. Im Moment überlegen wir jetzt selbst ein Event zu machen. Allerdings soll es dann wärmer sein. Irgendwo einen Podcast zu machen, mit Gast auch tatsächlich. Und immer mal einzustreuen, wo wir eigentlich sind. Und wer da Lust hat, kann dann praktisch zum Eventort kommen. Da hätte ich auch gerne mal ein paar Infos in den Kommentaren, ob sowas ankommen würde, ob ihr sowas mitmachen würdet. Also praktisch setze ich mich mit Marco irgendwo hin, mit Gast, machen ganz normalen Podcast, wie wir ihn sonst auch machen, live, streuen immer mal wieder ein, wo wir sind oder Hinweise oder irgendwie so, das ist alles noch nicht zu Ende gedacht. Und dann ist das praktisch ein Mystery-Event. Den groben Bereich würde man natürlich jetzt bekannt geben. Das würde bei unserem Fall Hamburg sein. Aber in den Kommentaren würde ich gerne von allen hören, ob sie auch in ihrer Region sowas annehmen würden oder ob das auch wieder so ein Gedanke ist, wo ich eher, ja, wo nicht so der Reißer ist. Ja, Jungs, ich freue mich erstmal über alle Gäste. Ich grüße euch alle. Aber ich habe jetzt nicht vor, eine Stunde alle tot zu labern. Das mache ich ja schon in unserem anderen Podcast. sondern hier wollte ich eigentlich mal einen Anrufer kriegen. Ja. Es läuft hier nicht gerade über, muss ich sagen. Es hat noch nicht geklingelt. Hat es bei keinem funktioniert oder will keiner? Oder hat einfach keiner was zu sagen? Das kann ich nicht glauben, Jungs. Was soll ich da machen? Ich kann doch nicht eine halbe Stunde hier mit meinem Fläschchen Wasser stehen und das grüne, die grüne Hölle vorlesen. Oder kann ich das auch? Nee, ich glaube, das ist nicht wirklich sinnvoll. Ja, was mache ich? Ich mache mal noch ein bisschen weiter, vielleicht packt ja einen doch noch der Mut oder der wahnwitzige Drang, sich mal hier zu äußern live. Man weiß es ja nicht. Ach, was haben wir hier noch so im grünen Forum mal zu gucken? Schwierig, da ist ehrlich gesagt auch viel. wo ich vielleicht nicht der Richtige bin, das zu kommentieren. Ich kann ja jede Frage verstehen. Da war auch eine Frage zwischen, ob man im Ausland, genau, Cashen im Ausland ohne Karte möglich. Also, was meint ihr denn, wie wir das früher gemacht haben? Oder meint ihr die Frage anders? Ich habe es nicht ganz verstanden. Also, Original, ich fliege nächste Woche einen Tag nach Barcelona. Ich habe ein Etrix Venture. Kann ich ohne Kartenmaterial nach Geocaches suchen? Grundsätzlich würde ich mal sagen, ja, weil du hast nämlich so einen Kompass. Das ist dieses Ding mit dem Pfeil und dann folgst du einfach dem Pfeil. Zur Not hörst du dir mal die Dosenfischer-CDs an. Da ist auch ein Song, der sich genau darauf sogar bezieht. Immer dem Pfeil da. Ja, sonst gibt das grüne Forum jetzt auch nicht so viel her. Falls noch einer weiß übrigens, wie man bei iTunes seinen Podcast anpasst, bitte mir auch mitteilen. Würde ich gerne mal. Oh, ich habe meine Nummer eingegeben, aber der Button funzt bei mir nicht, Luis. Wieso nicht? Du musst da anrufen, klicken. Dann sagt er, du bist jetzt registriert. Und dann musst du diese Nummer da unten wählen, diese Hamburger 414 314 102. Und dann solltest bei mir klingeln auf meinem Webtelefon. Mach mal, versuch mal. Ich warte jetzt angestrengt. Früher sind wir doch einfach dem Pfeil gefolgt. Recht gebe ich dir, so sehe ich das auch. Also, ja. Ach so, der übrigens, die nächsten Podcasts sind gesichert. Wir haben mit 1000 Mics jetzt einen Weg gefunden, sag ich mal, um genug Hörer parallel empfangen zu können, ohne dass es zu teuer wird. Unheimlich netter Support da, ganz tolle Leute. Also wer was machen will, kann ich echt empfehlen. Es ist wirklich, mit denen kann man reden. Wie sieht's aus, Luis? Hast du es aufgegeben? Na? Lasst mich nicht hängen, Kinders. Ich dachte, hier kommen mindestens 50 Anrufe. Naja, okay, nicht wirklich, das gebe ich ja zu, aber es wäre schon ganz schön, wenn wenigstens so ein paar Mal sich melden. Ja, was mache ich so lange? Luis, probierst du noch? Ach, er arbeitet dran, das ist super. Vergiss doch nicht, es ist eine Experimentalfolge heute. Wir und noch spezieller ich sind nun mal ziemlich bekloppt. Marco habe ich gar nicht erreicht, der hat heute auch mit Sicherheit keine Zeit. Durch seine unzähligen Kinder ist er ja, ist er ja doch immer mal verhindert und kann natürlich nicht jedes Mal dabei sein. Aber grundsätzlich wollen wir es natürlich weiterhin zusammen machen, keine Frage. Ich muss meine Nummer übermitteln. Ja, du musst die, wenn du auf Anrufen gehst, musst du die angeben. Auf Anruf anmelden klicken. Und dann solltest du unten rechts die Hamburger Nummer anrufen können. Und bei mir soll es dann klingeln. Naja, nicht bei mir, aber auf meinem PC. Das waren die goldenen Zeiten. Ja, ich sehe schon, die Songs sind wirklich gut bekannt. Ich laber jetzt hier auch schon 15 Minuten Dünnpfiff. Aber ich. Wie gesagt, seht es mir ein bisschen nach, dass das alles ein bisschen unorganisiert wirkt. Nein, in meinem Telefon muss ich das freigeben. Ach so, du telefonierst ohne Rufnummernübermittlung. Du Schlingel. Nein, da ist einer da, der anrufen würde und der kann nicht. Jungs, Jungs, was macht ihr denn? Oh, jetzt kriege ich gerade ein Bild von meinem Arbeitskollegen. Genau. Ich hab ihm für sein Kind so einen Schnuller geschenkt, der praktisch von vorne so Zähne drauf hat, sodass das aussieht, als wenn das Kind beißen will. Sieht echt geil aus. Was haben wir denn noch sonst? Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt war eben der Ton kurz weg, oder war das nur bei mir so? Oder klingelt jetzt was? Nee, klingelt keiner. Ach, Jungs, lasst ihr mich hier wirklich verhungern? Keiner, der was zu erzählen hat. Frau hat Telefon. Ja, okay, dann hast du verloren. Ganz schön zweinullig das Ganze. Ja, es ist ja auch der Sinn. Ich bin bestimmt kein geborener Radiomann, aber ich frickel gerne mit der Technik rum und deswegen versuche ich das heute mal. Funktioniert auf Dauer natürlich nur mit Gästen. Also heute kann mal mit meinem Geseier gelebt werden. Aber falls das was werden soll, muss natürlich Gäste kommen. Ich weiß auch gar nicht, ist das denn überhaupt von Interesse, so eine Art von Podcast, also mit Call-in, auch zum Anhören, jetzt gar nicht mal nur zum Anrufen, sondern würdet ihr sowas gerne auch hören oder was muss ich bewegen? Nee, also Bewegtbilder wird es von mir nicht wieder geben. Ach, da waren wir nachher am Ende, habe ich zu viel gemeckert. Also da liefen die Filmer ja sogar schon los und versuchten als Erste da zu sein oder als Erste zu filmen. Dann haben wir hier in der auch noch so einen Podcaster, der auch filmt und der so richtig unangenehm ist, der dann auch am Rumdiskutieren war. Und da habe ich dann keine Lust zu gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, bevor ich mich damit abgebe. Klar, hätte man was machen können, aber ja, Anonymous. Wie gesagt, ich hätte das sogar weitergemacht, aber es sind zu viele geworden. Und die ersten meckern, dass zu viel gezeigt wird. Bei Lost Places hast du die Gefahr, dass die öffentlichen Stellen das nutzen. Das ist schwierig. Also Film wurde irgendwann einfach schwierig. Und ganz ehrlich, nach 3 Jahren kannte auch jeder meine Sprüche. Also ja, da musste mal was anderes ran. Und mit Marco habe ich ja schon öfter mal einen Podcast versucht. Und jetzt haben wir, glaube ich, unser Konzept so gefunden. Dies hier mit dem Call-in ist mal so ein Versuch, wo ich dachte, na okay, wenn genug anrufen, könnte das ja auch mal was sein, was die Leute interessiert. Aber ja, wie sich zeigt, hören alle gern zu, aber naja, anrufen kann ich aber auch akzeptieren. Also da geht es gar nicht darum, dass ich irgendeinem böse wäre, sondern genau darum mache ich ja den Versuch, um zu gucken, wie ist da so die Resonanz. Und bis auf Luis, der mit seinem Telefon nicht klarkommt, hat ja noch keiner angerufen. Von daher ist die Resonanz offensichtlich nicht ganz so, wie ich vielleicht erwartet hätte. Okay, aber wie gesagt, ich habe mich in letzter Zeit öfter geirrt, auch mit den Events. Ich kann da aber auch ganz gut mit leben. Man lernt ja nie aus und ich habe mich auch noch nie für den Weisesten beim Cachen gehalten. Also von daher. Entschuldigung, es geht das nicht über dein Handy, aber das Handy ist zu teuer, das sehe ich auch wieder ein. Da wäre es ja relativ einfach. Schade, schade. Wen hätten wir denn sonst noch? Ja, ich weiß es auch nicht. Nee, wie gesagt, war ein Versuch. Hat mir erstmal Spaß gemacht, das immer einen Versuch zu haben und mit der Technik rumzuspielen. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen davon aus, ja, das würden genug anhören, die da Interesse dran haben, aber nein, geht nicht mit Wählscheibe, das ist gut. Aber nein, es würden einfach nicht genug anrufen. Und von daher, ja, muss ich es wohl tatsächlich mal als gescheitert abhaken. Schade eigentlich. Ja, ist das eigentlich schlimm? Nö, was soll da schlimm sein? Also, Ja, ich wollte es einfach austesten. Aber wie gesagt, wenn wir 1000 Mikes jetzt schon ein bisschen Geld investieren und in die Hand nehmen, dann möchte ich es natürlich auch schon ein bisschen ausnutzen. Und einmal 2 Stunden im Monat ist natürlich jetzt auch nicht der Brüller, wenn man dann dafür Geld bezahlen muss. Also das, na, aber wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, uns mit 1000 Mikes da geeinigt. Wir sind jetzt erstmal 3 Monate in diesem Professional-Tarif, in dem wir so ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Und ja, so werden wir halt noch ein bisschen rumexperimentieren. Ob ich das jetzt hier unbedingt als Dose noch veröffentliche, da bin ich mir selbst noch nicht so ganz klar. Naja, vielleicht mit dem Hinweis, dass es eben nur 20 Minuten Gelaber von mir ist. Und vielleicht hört da noch einer rein und vielleicht überlegen sich da noch manche und sagen, doch, doch, mach noch mal, nächstes Mal rufe ich an. Diesmal war es ja auch ein bisschen kurzfristig. Ja, Luis liest gerade die Anleitung seines Telefons. Ach, Luis, wenn du jetzt angerufen hättest, hättest du sie mir vorlesen können, dann war alles davon. Ja, okay. Oh mein Gott, das Mikro ist aber empfindlich. Ich höre ja mein eigenes Trinken. Das ist ja, muss ich ja vorsichtig sein, ich muss mal ein Glas kippen. Und nicht so proletenhaft aus der Flasche trinken. Ich gucke noch mal einen Moment nach was im grünen Forum, weil ich ja auch immer noch ein bisschen hoffe, dass Luis das noch schafft. Einfach um mal zu sehen, wie das technisch funktioniert. Im Moment kann ich die Kopfhörer nämlich vom Ohr nehmen, weil ich mich ja nun selber noch hören muss. Aber spätestens, wenn einer anruft, müsste ich auf beiden, also müsste ich sie wieder aufsetzen. Dann habe ich diesen Versatz drin. Ja, der schon fertig oder ich finde die Idee super, ist gut. Jungs, ich rede hier seit 22 Minuten. Was soll ich denn noch erzählen? Mir fällt doch auch nichts Kluges ein und ohne Marco bin ich dann völlig aufgeschmissen. Das Konzept war eigentlich, dass mich irgendwer anruft. Und das klappt ja jetzt nicht ganz so gut. Von daher kann ich euch jetzt noch was im Internet vorlesen, aber das ist doch nicht ernsthaft das, was ihr jetzt erwartet, ihr. Ja. Obwohl, ich kann es ja verstehen, es ist kalt draußen. Alle wollen ein bisschen unterhalten werden. Aber wenn die jetzt noch ein Lied singen, dann laufen alle raus. Das bringt es ja auch nicht. Was ist Luis? Was liest du so lange da? Wieso hast du überhaupt die Rufvermittlung abgeschaltet? Ein Thema. Oh Mensch, das wollte ich ja gerade. Ich hatte mir gerade keins rausgesucht, weil ich gerade das so dem Anrufer überlassen. Aber das schreibe ich mir mal vor auf. Vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal ein zweites Experiment. Und gebt dann ein Thema vor, wäre ja vielleicht auch eine Idee. Vielleicht ruft dann eher jemand an, das mag ja auch sein. Der Gedanke diesmal war tatsächlich, das habe ich mir so ein bisschen bei dem, wie heißt denn der, irgend so ein Podcaster, der normalen Podcast Anführungszeichen macht. Genau, Domian, also das würde ich mir nie anmaßen. Nein, aber es gibt einen anderen Podcaster, der auch sich anrufen lässt zu allgemeinen Themen. Das fand ich echt cool. Da habe ich gedacht, Mann, das müsste man doch auch im Geocaching machen können. Aber wir sind natürlich ein paar weniger, wie ich jetzt merke. Aber ich bewundere euch schon, dass ihr jetzt schon 23,5 Minuten Monolog zuhört. Und ich rede in dem verzweifelten Versuch, dass Luis noch eine Möglichkeit findet, sein Telefon umzuschalten. Aber jetzt kommt auch noch über Twitter gleichzeitig was rein. Jetzt kommt Multitasking. Jetzt muss ich mal eben kurz rüber gucken. Nur nicht aufgeben. Ja, danke, Wallis. Mit Themen und Gästen könnte ich mir vorstellen, dass einer anruft. Ja, das ist aber nicht das Ziel. Also, wenn wir den Gast da haben, dann wollen wir das eigentlich schon so lassen, wie es jetzt in den letzten Male war. Das heißt, wir befragen ihn und gleichzeitig kann der Chat Fragen stellen, weil das noch was anderes ist, als wenn einer anruft und man noch mit 4 Leuten reden und das wird irgendwann nichts mehr. Also das Format soll schon so bleiben. Und der Gedanke war eher zu sagen, okay, das ist das Hauptformat, das mache ich mit Marco. Und da ich so ein bisschen mehr Lust habe, noch was zu machen und er aber nicht die Zeit, hätte man jetzt so ein zweites Format dazu getan, wo man sagt, okay, und jetzt machen wir so eine Call-In-Sendung. Und da können die Leute anrufen und sich über ihr Thema auslassen. Das ist so der Gedanke, der da war. Die Anregung, jetzt ein Thema vorzugeben, nehme ich mal an, das schreibe ich mir mal auf. Und wenn mich das nächste Mal der Wahnsinn reitet, dann mache ich nochmal so eine Folge und gebe mal Themen vor, zwei, drei Stück, und guck mal, ob das was bringt. Bei Louis Cypher sollte es eigentlich gehen. Ja, Louis, klappt da noch nicht ganz. Tut es aber nicht. Ja, das ist wirklich gerade schade, weil die Technik hätte mich ja jetzt brennend interessiert. Ja, schade. Louis ist der Einzige, der anrufen will, kommt nicht durch. Der nächste hat kein Telefon, der dritte ist auf der Arbeit. Ja, und der vierte und fünfte hat einfach keine Lust. Das kann ich, wie gesagt, das nehme ich auch überhaupt übel. Also versteht das bloß nicht falsch. Ganz im Gegenteil. Ich habe von vornherein mir gesagt, okay, vielleicht sitzt du da und laberst einfach 10 Minuten völlig alleine. Dass es über 25 werden, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, hilft ja alles nix. Dann danke ich euch trotzdem fürs Zuhören. Und wie gesagt, werde das vielleicht nochmal machen, dass ich dann ein paar Themen vorgebe und ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr Vorlauf gebe. Mal sehen. Also überhaupt die Idee, dass man zwei, drei Themen vorgibt oder auch offenes Thema hat, je nachdem, wie der Anrufer das dann wünscht. Ja, ich glaube, das wäre sowas, was ich nochmal testen werde. Mit ein bisschen mehr Vorlauf. Ja, danke, Luis. Das ist mir, also um Gottes Willen, ich bin, es sehe doch, dass du es versucht hast. Also, glaub mir, das glaube ich dir sofort, dass du gerne geholfen hättest, ist keine Frage. Also dafür kenne ich dich ja noch gut genug. Ja, dann wünsche ich euch trotzdem einen schönen Abend. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wie gesagt, vielleicht versuche ich es ja irgendwann nochmal. Mit ein bisschen mehr Vorlauf, weil es war ja wirklich sehr knapp heute. Mit einem vorgegebenen Thema oder offenes Thema, je nachdem, wie der Anrufer will. Und ja, Gratulation nochmal fürs Durchhalten. Dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.